Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf LoRa München. Heute hören Sie eine voraufgezeichnete Sendung und im Moment bin ich hier mit Juliane Czernohorske-Lücke in ihrem Praxisraum für Lebenskunst hier in Mainburg. Hallo Juliane, grüß dich. Grüß dich, Jürgen. Ja, vielleicht darf ich ein paar Worte erstmal kurz zu dir sagen. Du bist Gymnasiallehrerin und selbstständig tätig im eigenen Praxisraum für Lebenskunst, in dem du dich mit Bewusstseinsentwicklungen befasst. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet: Können wir uns egal noch leisten? Und diese Frage bringt uns zu dem Thema, wie unser Bewusstsein heute ist. Wie wandelt sich Bewusstsein? Was wir im Moment beobachten können, ist, das Wandel von Bewusstsein verändert in verschiedene Richtungen. Wenn wir zum einen mal hinschauen, dann scheint sich das Rechtsempfinden zu verändern. Plötzlich wird von Teilen der Bevölkerung Frau Merkel als eine Rechtsbrecherin verstanden. Populismus und Nationalismus werden salonfähig. Ein etwas ruppigerer Umgang mit Menschen, die einem fremd sind, wird gang und gäbe. Das hat natürlich auch mit Bewusstseinswandel zu tun, im negativen Sinne. Aber wir können natürlich auch Veränderungen beobachten, die in andere Richtungen gehen. Und da hast du uns ja, Juliane, auf ein interessantes Thema hingewiesen gehabt, das wir zum Beispiel in der Werbung feststellen können. Magst du das kurz schildern? Ja, ich habe mir im Vorfeld der Sendung Gedanken gemacht zum Bewusstsein und inwieweit es sich wirklich wandelt, beobachtbar wandelt. Und da fiel mir die Werbung ein, Geiz ist geil, die von Saturn noch bis ins Jahr 2011 verbreitet wurde. Und ich glaube, dass das heute nicht mehr salonfähig wäre, diese Werbung. Geiz ist geil, würde, glaube ich, heute schon ihr Ziel verfehlen, da die Menschen da ein bisschen hellhöriger geworden sind. Und das war für mich eigentlich eine schöne Entdeckung, dass sich doch in relativ kurzer Zeit was in unserem Bewusstsein bewegt. Und diese Bewusstseinsänderung ist ja vielleicht durch äußere Effekte zustande gekommen, durch die Finanzkrise, die wir 2008, 2009 erlebt haben. Natürlich die heutige Form des Wirtschaftens und des Kostenoptimierens hinterfragt worden sind. Bevor wir nun einsteigen, lassen Sie uns ein paar Takte Musik hören. The Devil Music Company spielt uns ihr Stück Sailboat Bed. And I've been hung up. I'm too close to the firefight, to your soul. I'm surrounded by your ghost, still taunted by your song. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. 5 a.m. little sailboat ride up and down your waves. Wanna feel. Unsere Sendung heißt heute: Können wir uns egal noch leisten? Und dabei steht das Thema Bewusstseinswandel im Blickfeld. Vielleicht stellt sich zuerst einmal die Frage, warum brauchen wir eigentlich einen Wandel des Bewusstseins? Für was ist Bewusstsein notwendig? Also Bewusstsein führt uns überhaupt in die Fülle. Wir können spazieren gehen und nichts wahrnehmen, irgendwie in Gedanken sein, gar nicht da sein, wo wir gerade sind. Oder wir können bewusst in der Gegenwart sein. eine Fülle wahrnehmen und uns aufgehoben fühlen in einem größeren Ganzen. Erst das bewusste Sein macht uns eigentlich auch ganz. Das heißt also, dass ich auch in dem Moment mit all meinen Sinnen gegenwärtig bin. Das heißt, dass ich sehe, was ich sehe, dass ich jetzt höre, was an Geräuschen vorhanden ist, dass ich spüre auf meiner Haut, dass ich auch die Gerüche wahrnehme, all diese Dinge. Ja, also der Begriff ist ja viel weiter zu fassen. Das bezieht sich ja bis auf die gesellschaftliche Ebene. Also ich kann mal Hegel sinngemäß wiedergeben, der gesagt hat, aller Fortschritt in der Geschichte ist ein Fortschritt im Bewusstsein des Menschen über seine Freiheit. Und das bringt uns dann schon in eine andere Herausforderung, wenn wir im Bewusstsein darüber haben, dass wir über eine Freiheit verfügen, unser Leben zu gestalten, dann wird's spannend. Und jetzt sprechen wir nicht nur vom Bewusstsein, das zu haben, sondern auch noch vom Wandel des Bewusstseins. Was soll sich denn hier wandeln und warum brauchen wir hier einen Bewusstseinswandel? Ja, ich erlebe die Menschen zurzeit sehr, dass sie an eine Grenze stoßen, ja, dass sie eigentlich wie vor so einer Mauer stehen, viel wissen, aber dass dieses Wissen noch nicht bis in eine Handlung oder eine Veränderung im Verhalten führt. Und da scheint es mir dann doch noch an Bewusstsein zu fehlen. Also da muss man diesen Begriff wohl doch umfassender auch sehen, dass Bewusstsein auch nicht nur Wissen ist, sondern da gehört auch die emotionale Ebene dazu. Eine tiefe Verbindung, im Idealfall eine tiefe Herzensbindung. Ja, also Bewusstseinswandel hat ja vielleicht etwas, was mit Grenzerweiterung zu tun. Dass ich mir auch bewusst werde, welche Grenzen ich mir oder mir gesetzt worden sind, um überhaupt mal auf die Grenze hinaufzusteigen oder auch auf das, was du als Mauer bezeichnet hast, um dann einen Schritt weiter tun zu können. Also da kommt für mich der Begriff der Freiheit mit ins Spiel, dass ich eigentlich erst mit dem entsprechenden Bewusstsein mich dieser Freiheit annähern kann. Und um frei zu sein, muss ich mir bewusst sein, aus welchen Motiven heraus ich handle. Also ob ich das jetzt aus Bequemlichkeit mache, ob ich es aus Angst mache, ob ich es mache, weil man es halt so macht. Erst wenn ich das durchschaue, dann kann ich mich überhaupt anders entscheiden. Mhm. Und das setzt natürlich ein Bewusstsein voraus. Ein Bewusstsein, also über was muss ich mir eigentlich da bewusst werden? Über die Abläufe, die wir in der Gesellschaft haben oder über mich selber? Wo fange ich da eigentlich irgendwo an? Also ich denke, man kann überall anfangen, aber die Grundlage unseres Seins hier bildet unser physischer Körper. Und ich denke, da sollte man erstmal schauen, dass man den in eine gute Verfasstheit bringt, sei es durch Sport, sei es durch Yoga, sei es durch eine gesunde Ernährung. Das wäre schon mal eine Basis, wo man die Bewusstheit einbringen kann. Neben dem körperlichen Bereich geht es halt auch um den Empfindungsbereich, um den seelischen Bereich. Und da muss ich eben auch ein Bewusstsein für entwickeln, welchen Kräften, Menschen, Inhalten möchte ich mich aussetzen, was tut mir gut, was raubt mir Energie und Kraft, wo bin ich nicht mehr auf der konstruktiven Seite, um das mal so auszudrücken. Und dann gibt es natürlich noch die geistige Ebene, da geht es genauso darum, mit welchen Inhalten befasse ich mich, wie halte ich die Balance zwischen einer Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen, ohne mich da entmutigen zu lassen, wie bleibe ich in der konstruktiven Kraft und wo mute ich mir zu viel zu, wo nähere ich mich geistig, um möglichst unabhängig, bewusst im Leben stehen zu können. Beim Thema, zum emotionalen Bereich, was du gesagt hast, da kommt mir auch ein wichtiger Aspekt in den Sinn, dass ich mir bewusst werde, was mich wie in meinen Gefühlen beeinflusst. Also man ist da sehr schnell bei so einer Feststellung, dass man sagt, oh, das regt mich auf oder der regt mich auf. Da habe ich gelernt, dass eigentlich nicht das Umfeld oder ein Mensch mich aufzuregen vermag, sondern dass ich es eigentlich bin, der sich über etwas aufregt. Also ich selbst eigentlich eine Entscheidung darüber auch vielleicht treffen kann oder auch eine Wahrnehmung darüber, dass ich mich eigentlich aufrege, dass ich also eine Verantwortung entwickle darüber, dass nicht der andere schuld ist oder die Umstände, sondern dass auch mein damit Umgehen, mein empfindungsmäßiges Umgehen damit, ich auch in die Hand nehmen kann und auch darüber mein Empfinden verändern kann. Ja, also der erste Schritt ist ja eigentlich, dass ich mich beobachte, dass ich sehe, hui, das regt mich jetzt aber ganz schön auf. Womit hängt es denn zusammen? Weil es braucht immer einen Resonanzboden, dass ich mich über was jemanden aufregen kann. Ein Klassiker ist das Beispiel, niemand regt sich über einen grünen Rasen auf, weil es einfach keine Resonanzfläche in uns gibt, dass wir uns über einen grünen Rasen aufregen könnten. Und jemand, der sich zum Beispiel über den Geiz eines anderen aufregt, der hat da irgendeinen Resonanzboden, ja, dass er eben selbst geizig ist oder ein Geldthema hat. Sonst würde er sagen, ja schade, der hat so viel Geld zur Verfügung und ist so geizig. Schade, dass er da so gefangen, so unfrei ist und nicht einfach ein bisschen großzügiger sein kann oder sich das Leben schön macht. Ja, das kann man ganz gelassen betrachten, wenn man keinen Resonanzboden für ein Thema hat. Also die emotionale Empfindung, dass an etwas ich mich störe oder an einer Person mich störe, kann eigentlich der Impuls sein, dem mal nachzugehen und zu schauen, was ist eigentlich mein Thema darin, mein Aspekt darum. Wie geht es mir damit? Warum fühle ich so? Und damit auch ein Schlüssel, um Bewusstsein über mich zu erlangen. Also letztlich sind die Menschen, insbesondere im näheren Umfeld, mit denen man Probleme hat, kann man sagen, das sind meine Trainer, die spielen den Ball dahin, wo ich ihn noch nicht erreiche. Und dann ist es eigentlich schon wieder eine Entwicklungsaufforderung. Entwicklung heißt immer Bewusstsein. Vielleicht fehlt uns manchmal das Erkennen der Verbindung zwischen unserem Umfeld und uns. Dazu passt unser folgender Musiktitel von Lilly Wolf. Missed Connection. Trembling, sitting at the table. I try to push it down and look you in the eye. You've got a lot of pills left on the counter, and all your stuff is in travel size. Now I'm on a roll, a little high. My missed connection. Die Sendung heißt ja, können wir uns egal noch leisten? Ich glaube, dass das nicht mehr lang funktioniert, wenn wir nicht den ganzen Planeten ins Bewusstsein, in den Blick bekommen. Und mit Bewusstsein meine ich auch wirklich ins Gefühl bekommen. Ein Gefühl für das Ganze, für die Balance bekommen. Das heißt also, wir hatten ja vorher gesprochen gehabt über die individuelle Bewusstseinsentwicklung, und was du jetzt ansprichst, ist, dass wir über das individuelle Bewusstsein ein Bewusstsein für etwas, für unsere Gemeinschaft, für unsere Familie, für unsere Nachbarn und für die Gemeinschaft oder die Menschheit dann entwickeln, dass wir die finden. Ja, unbedingt. Und da, wenn wir jetzt ins Fernsehen hineinschauen, dann werden wir da von hier und da auch mit schockierenden Bildern dann auch konfrontiert, die uns auf die Missstände in unserer Welt hinweisen wollen, damit wir diese Verhältnisse in unser Bewusstsein bekommen. Ist das ein praktikabler Weg, um das Bewusstsein zu fördern? Also Bewusstsein zu fördern ist eine ganz feine Angelegenheit. Und wenn ich mit schockierenden Bildern hantiere, dann kann es auch dazu führen, dass das eigentlich einen innerlich sich abwenden lässt, weil man es gar nicht aushält und überhaupt nichts gewonnen ist. Mhm. Und ich finde es auch nicht fair, wenn der Lösungsweg fehlt, weil dann ist die Überforderung vorprogrammiert. Also ich erlebe in unserer Gesellschaft ganz oft diese Widersprüchlichkeit. Einerseits diese Aufklärung und andererseits, ja, das war's dann schon. Für viele ist damit eigentlich schon genug getan. Also konkretes Beispiel, man hat in der Schule den Gesundheitstag. Alles wird schön aufgebaut und erklärt und wunderbar. Und ja, das war dann der Gesundheitstag, aber am Pausenverkauf sind trotzdem die minderwertigen Süßigkeiten en masse zu haben, und wir haben den Eisautomat in der Schule und den entsprechenden Getränkeautomat und so weiter. Oder man fährt ins Skilager, man schaut sich den Film an, was das Skifahren mit der Flora und Fauna in den Alpen macht, wie so eine Piste im Sommer aussieht oder im Frühjahr. Und ich frage mich, wie geht es den Kindern, wo dann am nächsten Tag mit einer Selbstverständlichkeit geht es dann zum Skifahren. Also mit dieser Aufklärung Genüge getan zu haben, das glaube ich eine Illusion. Das kommt mir so ein bisschen ins Gefühl hinein, dass es so den Aspekt hat, schön, dass wir darüber geredet haben, aber jetzt lasst uns mal wieder so weitermachen wie bisher. Ja, und ich glaube, das leben wir Erwachsene viel zu sehr vor. Und ich glaube, dass das auch wirklich was schädigt in den Kindern. Was, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist von Entwicklung von Bewusstsein, ist, dass wir nicht nur ein Erkennen von etwas haben, sondern dass wir daraus auch Lösungsversuche entwickeln und die auch zu praktizieren versuchen. Wenn es das Beispiel jetzt des Gesundheitstages in der Schule wäre, dass die Schule dann auch mit den Schülern dann diskutiert, wie sollen wir unter diesem Denken heraus dann eigentlich auch unsere Angebote an Erfrischungsgetränken, an Eis oder sowas verändern oder anpassen, um diesem Bewusstsein dann auch Rechnung zu tragen. Ja, das wäre wünschenswert, aber die Schule ist halt einfach auch überlastet, weil von allen Seiten Anforderungen kommen, was die Schule noch alles leisten soll. Ne? Ja. Also das muss man da auch im Blick haben. Das verstehe ich vollkommen. Es ist für mich die Frage natürlich von Glaubwürdigkeit an der Stelle, die natürlich dann auch jungen Menschen vorgelebt wird. Ja, ich glaube, das Schlimme ist, man gewöhnt sich daran. Also man stumpft dann auch ab. Genau. Und das ist ja eigentlich so ein wenig der Feind des Bewusstseins. Ja, Abstumpfung ist der Feind des Bewusstseins. Und ich glaube, es wäre viel wichtiger, individuelle Lösungen im Kleinen anzustreben, wenn man irgendein Thema hat. Ja, weil wir denken immer, wenn wir an der Kasse bezahlt haben, ist der Vorgang beendet. Aber in Wirklichkeit haben wir eigentlich die Neuproduktion des Produktes, was wir eben erworben haben, genau zu denselben Bedingungen, wie es entstanden ist, geordert. Und wir bestimmen, was letztlich in den Regalen steht. Also das heißt, wenn ich mir sage, ja wieso, das ist ja sowieso da, das Produkt, das ist ja schon produziert worden, dann ist das nicht der richtige Gedanke. Nach dem Motto, das macht ja nichts, das ist ja schon produziert worden, das wird uns ja nicht weggeworfen werden, sondern ich löse quasi einen Wiederbeschaffungsprozess aus, sodass das Produkt wiederhergestellt wird, also sich nichts verändert an der Stelle. Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass man eben in diesem Zukünftigen denkt. Meine jetzige Handlung, was bewirkt die? Macht es die Welt ein Stückchen besser für andere Menschen? Ja? Wie wirkt sich das aus? Ja, oder ich würde auch vielleicht so sagen, dass ich mir überlege, so zu handeln, wie ich mir wünsche, dass die Welt sein soll oder sich entwickeln soll zukünftig oder morgen darstellen soll. Nicht aus dem, was mir jetzt bequem erscheint und es ändert sowieso nichts aus dieser Haltung heraus, sondern aus der Idee heraus, wie möchte ich, dass es ist und das dann praktiziere. Mhm. Ja, nach diesem Motto, sei du die Veränderung. Also, dass wir unserer Wirkmächtigkeit bewusst werden. Und nur wenn wir mit unserem Wissen und Fühlen in Einklang sind und nicht in so einer Widersprüchlichkeit gefangen sind, dann kriegen wir auch diese Anbindung wieder an das größere Ganze und erleben dann auch ein Aufgehobensein und ein Glücksempfinden. Ich glaube, dass den Menschen gar nicht bewusst ist, was sie entbehren dadurch, dass sie sich in Widersprüchlichkeiten bewegen. Die Widersprüchlichkeiten entfernen mich ja auch irgendwo von mir selbst. Ja. Denn um den Widerspruch, um mit dem umgehen zu können, muss ich ja irgendwo eine Trennung zwischen meinem Denken und dem, was ich gehört habe oder gelernt habe, und dem, was ich tue, vollziehen. Und meinem Fühlen unter Umständen. Ja. Und das stört natürlich sehr viel. Also was einem nachhängt, sind die Dinge, wo man sagt, das hätte ich eigentlich gewusst. Ich hätte es anders machen können. Wenn man sagen kann, damals habe ich es nicht besser gewusst, es war ein Fehler, das ist passiert, damit kann man leben. Aber zu sagen, ja, eigentlich hatte ich es im Gefühl, das ist es nicht. Das ist das, was einem nachgeht. Da sprichst du natürlich an, dass ich das auch stärker zulasse, dass ich mein Empfinden mit mir sprechen lasse. Dass letztendlich ich in einen Dialog, in eine Wahrnehmung mit meinen Empfindungen gehe und dass nicht nur ich das vom Verstand her, vom Rationalen her betrachte, sondern dass ich auch irgendwo sehe, wie fühle ich mich dazu? Was sagt so mein Bauch dazu? Aber das ist nicht so leicht, weil in meinem Bauch ist auch der Schweinehund und so. Also da muss ich schon sehr viel Bewusstsein haben, diese Ketten zu durchschauen. Also eine weitere Stufe der Erfordernis im Bewusstwerden. Mhm. Ja. Endet das irgendwann? Ich glaube auf jeden Fall nicht so schnell. Und es ist aber auch schön, dass es da weitergeht. Das gibt uns auch Stärke, wie das nächste Musikstück von Jack Kay, das den Titel Strong trägt. I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. Energy is going inside my mind. Easy, I'm so fun. Come on, let me breathe. Mir gefällt immer noch so gut die Metapher von dir, dass du die Veränderung von Bewusstsein und diesen Wandel der Metapher der Mauerverbindung bringst, wo die Veränderung des Bewusstseins ein Übertreten von der Mauer ist. Und da kommt für mich schon auch die Frage in den Raum, woher kommt die Kraft, die Mauer zu überwinden? Also Selbstbewusstsein ist da erstmal die Voraussetzung. Ich muss ja erstmal realisieren, dass ich überhaupt vor einer Mauer stehen bleibe, dass es dahinter vielleicht noch viel, viel mehr gibt. Und dann muss ich mir auch noch meiner Selbstwirksamkeit bewusst sein, dass ich was gestalten kann, was verändern kann, dass ich mich entschließen kann, ich möchte mal über diese Mauer hinauskommen. Und natürlich beinhaltet es auch ein Risikobewusstsein. Ich weiß, ich betrete da neues Terrain. Ja, wie kann ich mir dafür ein Rüstzeug anlegen? Und um zu mehr Bewusstsein zu kommen, das haben wir in allen Weltregionen, ist auch eben dieses in die Stille zu gehen, zu meditieren. Da hat jede Kultur ihre eigenen Techniken gefunden. Und für mich ist es wichtig, nicht in diesem Rückzug zu leben, sondern das in den Alltag zu integrieren. Das hört sich jetzt alles so großartig an, was wir so angesprochen haben. Aber wir alle sind unterwegs und sind am Üben. Und ich denke, ein Problem ist es nur, wenn wir stehen bleiben im Gewordenen und eben uns nicht auf den Weg zu machen, wie es so schön heißt, der zu werden, der wir sein könnten. Ich habe mal eine Themenstellung in einer Klausur gehabt in der Oberstufe. Da ging es darum, ja, so eine Kampagne zu visualisieren mit einer Fragestellung, und da habe ich mich auf Beuys bezogen, der gesagt hat, jede Revolution fängt mit einer dummen Frage an, das, was hinterfragt wird, was als selbstverständlich genommen wird. Und dann hat die Schülerin geschrieben, wozu sind wir Mensch? Und ich glaube, wir sind nicht Mensch, um nur zu konsumieren. Also das kann es nicht sein. Und was ich jetzt so wahrnehme, ist, dass so eine Frage eine Offenheit impliziert. Das heißt, ein Interesse an Antworten. Die Frage stelle ich ja nicht einfach nur so, damit ich eine Frage gestellt habe, sondern weil ich nach Antworten suche. Und Antworten sind dann auch eine Erweiterung meines Verständnisses, meines Erkennens. Ja, also man kann auch sagen, dass das Potenzial einer Gesellschaft auch darin besteht, ob sie in der Lage ist, gute Fragen zu stellen. Weil Fragen und die Suche nach Antworten ist auch immer eine Herausforderung für das Bewusstsein, sich zu erweitern, dahin zu denken, wo man noch nicht hingedacht hat. Also ich finde es ja auch spannend, dass wir vom Nachdenken sprechen. Und es wird in der Schule und überall ganz viel nachgedacht, was andere gedacht haben. Aber dieses Vordenken, dahin müssen wir eigentlich kommen. Vorausdenken. Und was brauche ich dazu, um das zu können? Erstmal einen Möglichkeitssinn, eine Offenheit, eine Unbefangenheit. Die Stille aushalten, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht oder wie die Antwort lauten können. Mich nicht mit, also das heißt ja auch so schön, tausche nie eine gute Frage gegen eine kurze oder einfache. Naja, einfach ist, manchmal sind die Antworten auch einfach, aber tausche nie eine gute Frage gegen eine Antwort, die einfach nicht gehaltvoll ist. Also eine Antwort muss immer gehaltvoller sein als eine Frage. Um sie zu schließen, ansonsten sollte man die Frage wahrscheinlich offen halten, um die Möglichkeit, den Raum zu halten, dass noch weitergehende, tiefere Antworten in Erscheinung treten. Ja, zu lernen, mit Fragen zu leben, die wirklich eine Zeit lang zu bewegen, das ist eine Herausforderung, das muss man aushalten können. Aber man wird zu anderen Antworten kommen. Das ist ja eigentlich dann ein anderer Weg als den wir im Moment erleben im zunehmenden Populismus, auf dass man auf schwierige Fragen, auf drängende Fragen einfache Antworten gibt. Aber es funktioniert. In welcher Form funktioniert es? Funktioniert es, dass es die Gemüter beruhigt, aber bietet es wirklich Lösungen an? Es funktioniert, solange unser Bewusstsein, ich sage jetzt mal, sich in einem engen Rahmen bewegt. dann sind Antworten oft ganz einfach. Also wenn ich ein einfaches Bewusstsein habe, dann begnügt sich das auch mit einfachen Antworten. Ja. Habe ich ein erweitertes, größeres Bewusstsein, dann sind mir mehr Zusammenhänge bekannt, dann treten in meinen Gedanken auch Widersprechungen auf und ich erwarte Antworten, die diesen Einwänden gegenüber standhalten oder die dann darauf eingehen. Mhm. Es wird ja keine perfekte Antwort gesucht, sondern eine Antwort, die genügend Raum hat, um noch sich weiterentwickeln zu dürfen. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass es zur Überwindung der Herausforderungen und Probleme, die wir global oder auch individuell haben, nicht nur ausreichend ist, darüber gesprochen zu haben und Gedanken angestellt zu haben, sondern dass es auch konkreter Handlungen bedarf. Und dabei ist nicht immer nur gemeint, dass wir jetzt in die Problemzonen auf unserem Kontinent dann uns aufmachen und dort dann konkret vor Ort Hilfe leisten sollen? Ja, wir sprachen von der individuellen Lösung im Kleinen. Das fängt beim Einkaufen an. Du hattest ja gesagt gehabt, dass dadurch, dass ich ein Produkt kaufe, ich den Wiederproduktionsprozess in Gang setze. Also ich würde als Gesetzgeber wirklich einen Gesamtkreislauf bei jedem Produkt fordern, was auf den Markt kommt. Ja, also für mich ein krasses Beispiel sind Helme. Inzwischen schaffen wir es ja, dass ein Kind bis zum Erwachsenenalter haben wir ungefähr 5 Helme. Das fängt an beim Laufrad-Rollerfahren, kriegt das Kind einen Helm. Der Helm wird ihm zu klein, es kriegt einen Fahrradhelm. Dann geht es noch Skifahren, dann kriegt es einen Helm zum Skifahren. Dann fährt es Skateboard, da kriegt es auch nochmal einen Helm für den Hinterkopf, dass es da auch anders geschützt ist wie bei dem Fahrradhelm. Und wenn ich mir dann überlege, wie viel 1000 Millionen Helme wir inzwischen haben und die dürfen die einfach produzieren, ohne dass sie einen Weg aufgezeigt haben, wie das wieder in den Gesamtkreislauf übergeführt wird. Das finde ich unglaublich. Und das sind ja eigentlich alles Kunststoffe, die dann irgendwo auf Müll halten oder sonst irgendwo landen. Wir sprechen ja auch sehr stark im Moment gerade von den Kunststoffen in den Weltmeeren. Ich möchte nochmal auf die Helme zurückkommen. Ja. Für mich ist sogar unterm Strich die Frage, ja, ob diese Helme letztlich nicht zu mehr Schädigungen führen, als sie bewahrt haben. Ja? Interessante Frage. Wenn man das global durchrechnet, ja, inklusive der Energie, die aufgewandt wurde, diese vielen Helme zu produzieren. Ich finde es ja interessant, dass gerade mit der aufkommenden Diskussion über die Kunststoffe in unserer Umwelt, in den Meeren, dieses Konzept Cradle to Cradle, also dieses von der Wiege zur Wiege, die letztendlich ein ganz anderes Wertstoff- und Kreislaufdenken propagiert und dafür eintritt, sodass es also zwei Kreisläufe gibt, entweder die Produkte, die wegwerfbar sind und sich wieder integrieren in die Umwelt. Also das heißt, aus der Umwelt kommen und dort wieder sich unproblematisch rückintegrieren können. Kompost quasi. Oder die Produkte, die technischen Produkte, ohne Kunststoffe dabei zu verdammen, so zu gestalten mit hochwertigen Kunststoffen, die eine hohe Recyclingfähigkeit haben und damit immer wieder heute aus dem Kunststoff ein Schuh wird, morgen ein Kleidungsstück, übermorgen eine Parkbank, dann ein Joghurtbecher und so weiter und so fort. Also die Reihenfolge ist jetzt sicherlich nicht richtig in der Form, aber so dass wir ganz anderes Kreislaufbewusstsein haben. Und ich habe mit Überraschung festgestellt, dass der Michael Braungart, den ich schon vor 20 Jahren kennengelernt habe, dass der im Moment gerade ein heiß begehrter Gesprächspartner in Radiosendungen wieder ist. Ich will natürlich damit nicht sagen, dass man keine Helme tragen soll, aber man müsste das System ändern, unter welchen Bedingungen solche Produkte hergestellt werden dürfen. Eben Bedingungen, die den Gesamtkreislauf umweltverträglich aufzeigen. Und ich kenne eigentlich niemanden, der nicht irgendwo in seinem Büro eine Schublade hat mit endlos vielen kleinen Kabeln, die verschiedene Steckeranschlüsse haben. Und ich sage mir, der beste Umweltschutz ist einfach weniger produzieren. Und es wäre kein Komfortverlust, wenn wir nur noch ein Kabel hätten oder zwei, die dann überall passten. da ist der Gesetzgeber auch gefordert, noch Lösungen zu finden. Aber stehen wir hier nicht vor ökonomischen Herausforderungen? Denn wenn ich heute 5 Kabel benötige oder 5 Netzteile, wenn ich heute 5 verschiedene Helme habe. Ja, also das war jetzt schon auf die Biografie ein bisschen bezogen, aber natürlich. Es können auch mehr als 5 sein, dann ist der eine nicht mehr modisch genug. Ja. Das ist eine beliebige Zahl, das ist einfach mal ein beispielhafter Gedanke. Dann schaffe ich ja Arbeitsplätze, also Existenz und Einkommen für Menschen. Ja, dann kann ich auch Leute hinstellen und sagen, sie sollen hier mal einen Graben ausbuddeln und nachher wieder zuschütten. Dann haben wir auch Arbeitsplätze. Wir zahlen ja eh alles mit. Wir zahlen das ja mit, auch unsinnige Arbeit. Kennst du das mit der Gasmaske, mit dem Elch? Nee. Der Elch ist im Wald und plötzlich rücken die an mit Maschinen und allem und der fragt, was macht ihr denn da? Ja, wir tun Atemmasken produzieren. Und dann sagt der Elch, das brauche ich nicht. Dann produzieren sie die Atemmasken und dann ist so eine schlechte Luft, dann geht der Elch hin und sagt, er bräuchte eine Gasmaske. Also das schafft auch Arbeitsplätze. Oder wir fühlen uns paralysiert wie Rag und Bones in ihrem Song Paralyzed. Also es geht ums Erfassen der eigenen Wirkmächtigkeit. Das fängt beim Einkaufen an, das haben wir ja schon festgestellt. Wir sehen jetzt zunehmend die Fairtrade-Produkte im Laden. Wo siehst du da das Potenzial? Und das Potenzial besteht natürlich darin, dass ich als Konsument eine Hoffnung habe, dass ich natürlich dann Produkte habe, die mehr den Aspekten entsprechen, sodass wir unsere Welt erhalten. Und jetzt ist natürlich aber auf der anderen Seite auch das Thema, dass diese Produkte natürlich auch etwas teurer sind. Gut, ich weiß natürlich nicht, ob ich bei einem Markenturnschuh, für den ich über 100 Euro ausgebe, ob ich dann auch wirklich nachhaltige, gute Rohstoffe eingesetzt sind. Davon kann ich leider heute nicht ausgehen. Ja, und dass sie fair produziert wurden. Oder dass sie fair produziert worden sind. Aber ich kann natürlich sicherlich davon ausgehen, dass wenn ich in einem Laden einen Schuh für 10 Euro kaufe, dass der natürlich dann auf keinen Fall irgendwelche positive Arbeitsbedingungen erfüllen kann oder gute Rohstoffe drin wären. Denn da kommt man einfach an die Grenzen von Wirtschaftlichkeiten, die man von einem Unternehmen erwarten kann, dass die ein Produkt so herstellen und mit dem Kaufpreis und den Bedingungen, dass natürlich dabei ein nachhaltiges oder ein zuträgliches Produkt für die Umwelt entstehen würde. Und da denke ich, dass wir uns auch mal darüber Gedanken machen sollten, wenn solche Produkte einen Mehrpreis haben, wie können den sich eigentlich alle Menschen leisten? Ich denke, es gibt ja grundsätzlich zwei Situationen oder noch ein paar mehr, aber es gibt jetzt die grundsätzliche Situation, dass jemand das Bewusstsein hat und die materiellen Möglichkeiten, die Dinge zu kaufen, die entsprechend hergestellt wurden, wo man eben Verantwortung auch bereit ist, selbst zu übernehmen, wie das Produkt zustande kam. Und dann gibt es sicher auch die Situation, dass jemand das Bewusstsein hat, aber nicht die materiellen Möglichkeiten, das dann auch umzusetzen. Ja, und da denke ich, dass die Gesellschaft auch eine Aufgabe hat, sich so zu organisieren, dass jeder durch seinen lebensnotwendigen Konsum zur Erhaltung unserer Welt beitragen kann. Dann kommt für uns natürlich auch der Gedanke des Grundeinkommens ins Spiel. Und das Grundeinkommen in dem Fall mal von einer anderen Ecke gedacht, nicht aus der Ecke, dass es individuell existenzsichernd ist, sondern dass es auch der vielleicht erforderliche Beitrag ist, dass sich alle Menschen oder wesentlich mehr Menschen auch ökologische Produkte leisten können, weil sie das dafür erforderliche Einkommen haben. Denn es ist zynisch letztendlich von Menschen, ein ökologisches Verhalten zu erwarten, die jeden Cent umdrehen müssen, um ihr Leben gestalten zu können. Also die finanziellen Spielräume, die wir heute in unserer Gesellschaft mit Hartz IV geben, die ermöglichen nicht, dass ich in Bioladen hineingehe. Da ist eben der Billigdiscounter die Option, um finanziell über die Runden zu kommen. Ja, und ich denke, dass es sich auch wirklich nicht gut anfühlt, wenn ich über so ein Bewusstsein verfüge und ich merke, ja, aber ich kann nicht so handeln, wie ich gerne möchte, also rein vom Finanziellen her. Da merke ich dann wieder darum, dass es nicht nur um das persönliche Bewusstsein geht, Bewusstsein mir gegenüber und dem, was ich tue, sondern dass wir auch über dieses gemeinschaftliche Bewusstsein entwickeln dürfen. Ich möchte, dass wir dazu eingeladen sind, um darüber die Herausforderungen, denen wir gemeinschaftlich gegenüberstehen, auch gemeinschaftlich dann anzugehen, zu lösen und zu diskutieren. Und dafür finde ich dann auch die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen auch wichtig und dass wir auch solche Aspekte dabei mit in Betracht ziehen und das nicht nur unter Wohlstand für die betroffene Person dann oder für alle Menschen dann sehen, sondern dass wir das auch unter dem Aspekt dem Wohlbefinden unserer Erde sehen. Also meine Erfahrung ist, dass mit zunehmendem Bewusstsein die Bedürfnisse auch weniger werden, weil eine andere Fülle in einem Raum greift. Und ich würde es gar nicht so anlegen, dass man von Verzicht redet oder dass wir verzichten müssen, sondern eigentlich geht es um eine Entwicklung, die einen dahin führt, dass man eigentlich weniger Bedürfnisse hat von sich heraus, weil man die Fülle woanders her bezieht. Ja, es kommt ja auch daher, dass eine Reihe von Bedürfnissen aus unerfüllten Lebenssituationen heraus entstehen. Das heißt, dass man shoppen oder konsumiert, um den bestehenden Alltag für sich erträglich zu machen. Oder weil man einem Gruppendruck folgt, Erwartungen von außen. Und ich denke auch, dass wir uns durchaus ins Bewusstsein bringen dürfen, dass die Bedürfnisse sich mit dem Lebensalter verändern. Junge Menschen in der starken körperlichen Entwicklung, die haben einen ganz anderen Bedarf an Lebensmitteln, als man dann mit 50, 70 oder 90 hat. Und man kann ja auch eigentlich bei sich beobachten, dass wenn man zum Beispiel dieselben Mengen an Lebensmitteln zu sich nimmt, dass man dann entweder zunimmt oder dass man eigentlich viel weniger braucht, wenn man älter wird. Und ich denke mal auch, dass die Bedürfnisse sich verändern, was benötige ich eigentlich für mich und damit auch natürlich der Bedarf an Konsum und an Auswirkungen für unseren Globus natürlich sich regulieren können, wenn ich eben bewusster damit umgehe, was ich wirklich benötige. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, das bedeutet, dass man nichts an Gegenständen, nichts Materielles mitnehmen kann. Der Mercedes bleibt in der Garage. Er kann einen auch zum Friedhof vielleicht dann bringen. Aber das war's dann. Also dort spätestens gehen die Wege auseinander. Gibt es aber vielleicht doch dennoch etwas, was man mitnimmt? Naja, ich denke, auf jeden Fall kann das nur etwas sein, was nicht aus Materie besteht. Ja? Also der Körper zerfällt. Ich würde jetzt das Bewusstsein als was Immaterielles bezeichnen. Auch ja, zum Beispiel das Gehirn. Ich sehe das Gehirn nur als Hardware, was von einem geistigen Ebene, was von einer geistigen Ebene gesteuert wird. Ja? Aber jetzt, um beim Bewusstsein zu bleiben, dass man so ein Bewusstseinskontinuum hat, wenn man sich da umschaut in der Literatur oder auch selbst schaut, wie weit da Erfahrungen vorliegen. Bei manchen reicht ja auch der Erinnerungsbogen weiter als nur bis zu dem Leben. Oder die ganzen Nahtoderfahrungen. Das heißt, dass er sich in Bereiche vor dem eigenen Leben dann sich bezieht? Ja, auch vorige Inkarnationen, dass die zum Bewusstsein kommen. Genau, und die ganzen Nahtoderfahrungen, die geben ja auch Grund anzunehmen, dass es eine leibfreie Wahrnehmung gibt. So, dass sie von außen sich haben liegen sehen, wie die Sanitäter da am Hantieren waren. Und also da gibt es ja inzwischen so viele Studien drüber, weil das medizinische Personal zum Teil da auch schon wachsam ist und wirklich die danach befragt, nach Wiederbelebungen, ob sie irgendwie was wahrgenommen haben und es dann auch schon einen Wirklichkeitsabgleich gibt, dass sie eben sagen konnten, ja, es wurde das und das gemacht oder das und das gesagt. Insofern bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir mit dem Bewusstsein doch was im Gepäck haben, was trägt. Und vielleicht muss es gar nicht immer so weit gehen. Ich würde es schon als sehr beitragend empfinden, wenn wir wahrnehmen, dass unser Universum etwas Größeres ist, als was wir individuell als Mensch sind. Und dass wir dem auch eine Achtsamkeit geben und auch dem Rechnung tragen, dass wir so handeln, dass wir auch im Einklang mit dem großen Feld, mit dem Gemeinschaftlichen und unserer Erde dann sind. Ja, ich glaube oder ich erfahre, dass man belohnt wird, wenn man in diesen Einklang kommt, in dieses Bewusstsein der Verbundenheit. Für mich steht manchmal die Frage im Raum, bedarf es zuerst eines weiterentwickelten Bewusstseins, dass eine Gesellschaft sinnvoll und gelingend mit einem Grundeinkommen umgehen kann? Oder bedarf es des Grundeinkommens, um diese Fähigkeiten und dieses Bewusstsein dazu zu entwickeln? Das ist die Frage nach der Henne und dem Ei. Und ich sehe oft aus meiner Kenntnis heraus auch die Thematik, dass die Lebensumstände das Bewusstsein formen. Das heißt also, wenn wir Grundeinkommen wagen, dass dann auch sich ein Bewusstsein für ein Umgehen mit einem Grundeinkommen auch erst oder dann entwickelt. Also was ich an dem Gedanken vom Grundeinkommen schätze, dass man einfach mal alles neu denken muss. Jeder müsste sich fragen, was möchte ich wirklich arbeiten? Man käme in eine ganz andere Verantwortung. Ob ich das Grundeinkommen jetzt schon morgen haben wollte, das weiß ich nicht. Um in deine Metapher einzusteigen mit der Mauer, so empfinde ich die Auseinandersetzung mit Grundeinkommen als nicht die Mauer überschreitenden Schritt, sondern den Schritt auf die Mauer, um dann sich umzusehen und sich kundig zu machen, was möglich ist. Und dann aus der Wahrnehmung, wo man hin will, dann die Entscheidung zu treffen, wo man den nächsten Schritt, in welche Richtung man geht. Die Mauer überschreitet oder noch etwas länger auf der Mauer wandelt oder was auch immer. Aber Zukunft entstehen lässt. Ja, die Ausgangsfrage und der Titel unserer Sendung hieß: Können wir uns egal noch leisten? Ja, wie steht es mit der Frage? Ja, ich hoffe, wir kommen bald dahin zu sagen, egal war gestern und Verbundenheit und Verantwortung ist Zukunft. Und dass wir das in unser Bewusstsein hineinbekommen. Geiz ist geil, ist auf jeden Fall durch. Das haben wir schon hinter uns gelassen, hoffe ich. Also können wir auch da noch zuversichtlich sein, dass wir auch in diese Richtung uns schrittweise entwickeln können. Ja, und das Ganze muss auch mit einer, ja, mit einer Leichtigkeit gehen, mit einer Freude an Entwicklung. Lieben Dank, liebe Jane, für das inspirierende Gespräch. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein gutes Händchen bei Ihrer Bewusstseinsentfaltung. Wie es unser folgendes Musikstück zum Ausdruck bringen will, der Weg dazu liegt in unserer Hand. Hören Sie Dave Imbernone mit In My Hands. Zum Ende unserer Sendung haben wir noch ein paar Hinweise und Termine für Sie. Wer mehr über Juliane Czernohorske-Lücke erfahren möchte, dem kann ich die Internetseite www.praxisraum-lebenskunst.de empfehlen. Vielleicht ist es auch passend, zu unserer heutigen Sendung auf ein Tagesseminar von Juliane Czernohorske-Lücke hinzuweisen. Am Samstag, den 24. November 2018, hat sie ein Seminar unter dem Obertitel Praktische Psychologie und der Untertitel heißt dann Auf dem Weg zur Freiheit durch mehr Bewusstsein. Die Veranstaltung ist von 9.30 Uhr bis 18 Uhr in Mainburg. Auch hierzu finden Sie weitere Informationen im Internet unter www.praxisraum-lebenskunst.de. Am Samstag, den 6. Oktober von 13 Uhr bis 15 Uhr findet das 99. BGE-Café statt. Das Treffen ist im Café Amadeus in der Bayerstraße 93 in München. Die Teilnahme ist frei und ohne Anmeldung können Sie da hinkommen. Am Mittwoch, den 10.10.2018 von 18 Uhr bis 20.30 Uhr findet der Stammtisch der Initiative Grundeinkommen München statt. Die Veranstaltung ist im 5 vor 12 Dein Feldcafé, Georgenschweigstraße 26 in München. Auch hier ist die Teilnahme frei und ohne Anmeldung möglich. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, den 18.10. von 19 Uhr bis 21 Uhr im Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Straße 80 im Rückgebäude. Es ist ein offenes Treffen und der Raum, den können Sie dem Aushang nehmen. Im Hintergrund hören wir zum Ausklang Nico Maximilian mit seinem Stück Don't Leave Our Earth Alone. Dies war eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion hatte Jürgen Greiner. Unser Gesprächsgast war heute Juliane Czernohorske-Lücke. Im Namen des Teams der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen bedanke ich mich für Ihr Interesse. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, so freuen wir uns über Ihre Nachricht an radio@bgemuenchen.de. Diese Sendung können Sie morgen früh um 4 Uhr und mittags um 13 Uhr auf DAB Plus bei LoRa München nochmals hören. Zeitlich unabhängig finden Sie die Sendung auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. In der kommenden Stunde hören Sie eine Sendung des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Uns können Sie wieder hören am Mittwoch, den 24.10. um 19 Uhr hier auf LoRa München. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und eine gute Zeit.